Sonett 4 aus Die Sonette an Eert von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 4. Und jener Name ist wie eine Frucht, die köstlich sich am müden Ast ründet und, unbeirrt von Herbst und Tod verkündet, das Werden ist in alles Lebens Flucht. Und wie aus eines Fruchtkerns dunkler Bucht tief erdversenkt der neue Frühling mündet, hast du in mich getan, dich sanft entzündet, dass es aus mir wie Blühen Ausgang sucht. Weil du mich wieder liebe Erde nähe und klaren Trunk der Freude mich gelehrt, denn früher war ich mir nur zugekehrt und ganz verschüttet von Verzicht und Wehe. Jetzt aber bin ich hell und unbeschwert und lache wieder, höre gern und sehe. Ende von Sonett 4.